WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer garantiert USA-freien Stunde. Wir werden in dieser Stunde nicht über Donald Trump reden, nicht über Hillary Clinton, nicht über das Wahlergebnis, weil wir nämlich eine feste Themensendung heute haben und das Thema heißt pervers. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die perverse sexuelle Neigungen und Fantasien haben, die vielleicht pervers viel Geld haben. Da könnte man ja vielleicht dann doch nochmal die Brücke zu Herrn Trump hinbekommen. Also die pervers viel Geld haben oder Geld verdienen. Vielleicht seid ihr wirklich so reich, dass ihr von euch aus sagt, na, das ist eigentlich schon pervers viel, was ich da kriege oder was ich geerbt habe oder was auch immer. Und ich möchte mit Leuten sprechen, die etwas sehr Unmoralisches, etwas pervers Unmoralisches getan haben. Und andererseits natürlich auch mit Leuten, die Opfer von perversen Menschen geworden sind. Telefonnummer, wie immer, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin sehr gespannt auf die erste Anruferin, und die erste Anruferin heißt Ella und Ella ist 30. Guten Morgen, Ella. Ja, guten Morgen, Domian. Liebe Ella, bist du pervers? Ich denke nicht, nee. Also ich glaube, mit meiner Arbeit arbeite ich so ein bisschen daran, dass das auf der Straße ja so ein bisschen eingedämmt wird, das Ganze, ne? Okay, warum hast du dich zu dem Thema pervers gemeldet? Ich habe mich 2015 selbstständig gemacht. Angefangen hat das Ganze mit getragener Wäsche. Das heißt, getragene Wäsche von Socken bis Schal, Mütze, was man sich so vorstellen kann. Mhm. Es geht dabei um den Verkauf von Duftwäsche eben. Mhm. Ich habe das Ganze dann irgendwann ein bisschen ausgeweitet, weil ich einfach gesehen habe, dass die Nachfrage doch relativ groß ist. Duftwäsche klingt so nett. Stinkwäsche könnte man auch sagen. Ja, nicht zurück. Bei mir nicht. Also ich weiß nicht, wie das bei anderen Anbieterinnen ist. Also auf jeden Fall getragene so richtig Wäsche. Perverse Ekelsachen mache ich nicht. Mhm, also das ist überhaupt aber du nicht verkaufst mein. Schon getragene Höschen. Genau, schon. Ja. Ich übergebe die auch live. Also oh, das ist ja noch schon pikanter dann für den Käufer. Ja. Wie? Der Verkäufer mailt dich an und sagt, ich hätte gerne drei getragene Söckchen, zwei Unterhosen und was noch? Was könnte man noch kaufen? Zum Beispiel, ich kleide halt auch Damenwäscheträger ein. Bedeutet, ich habe also einen eigenen Online-Shop, in dem man Wäsche sowohl in meiner Größe getragen als auch Neuware bestellen kann. Derjenige bestellt dann auch noch ein paar schöne neue Nylons dazu. Zum Beispiel Dinge, für ne? sich selbst. So, für sich selbst. Und jetzt packst du das ein und fährst zu dem und überreichst dem das an der Tür. Nein, also wir treffen uns generell an einem öffentlichen Ort. Mhm. Ich verbinde es ganz gerne mit einem Café zum Beispiel. Und ja, ich habe Gott sei Dank bei meinen Kunden immer Glück gehabt. Also ich hatte keinen dabei, der irgendwie, ja doch, eben auch zu dem Thema pervers. Also ich hatte keinen dabei, der irgendwie eklig geworden ist. Wie spannend. Das heißt, du lernst deine Kunden, wahrscheinlich nicht alle, aber einige kennen. Was die meisten schon. Die meisten schon, okay. Aber dann müssen die ja in deiner Umgebung wohnen, sonst geht es ja nicht. Nee, also ich habe Kunden, die teilweise aus dem Erzgebirge hier hinkommen. Wo ist hier hin? Also wie viele Kilometer? In der Nähe von Osnabrück. Ach so, die kommen dann in deine Stadt und lassen sich das übergeben. Was sind das für Männer? Ich gehe mal davon aus, dass es nur Männer sind. Ja, was sind das für Männer? Von bis, also da ist, glaube ich, alles dabei. Also man sagt ja oft irgendwie, Damenwäscheträger sind alle schwul. Das kann ich so nicht wiedergeben. Nee, das stimmt auch nicht. Genau, es gibt also viele, die eben gerne Dessous zum Beispiel tragen, heimlich oft hinter verschlossenen Türen. Mhm. Und ich erlebe halt immer wieder, dass die Kunden zu mir kommen, ich eben eine offene, authentische Art eben mitbringe und der Kunde sich dann aufgehoben fühlt und eben auch ganz oft zu mir sagt, ich habe noch nie jemanden gehabt, mit dem ich überhaupt darüber sprach. Ah, dann hast du also auch noch so eine... Ein Stück weit ist man irgendwo auch so ein bisschen Psychologin so, ne? Also... Ja. Ja, man hört sich die Geschichten an, man hinterfragt auch so ein bisschen. Das kann ich ja vielleicht bei den Damewäscheträgern verstehen, weil das so im Geheimen abläuft. Aber wenn jetzt jemand auf deine Socken steht, warum holt der die sich dann persönlich ab? Also ich biete halt zusätzlich für Fußfetischisten auch Treffen Fußmassagen an. Ich darf mir also gegen Geld die Füße massieren. Wo, im Café? Nein, also dafür würde man sich dann in einem Ferienhaus zum Beispiel treffen. Dann biete ich zum Beispiel mal ein Wochenende-Treffen an, inseriere halt dafür ein bisschen. Wie, dann bist du im Ferienhaus, in irgendeinem angemieteten Ferienhaus, alleine mit so einem Mann? Nein, also ich hab jemanden dabei. Das hören jetzt wahrscheinlich einige auch, ne? Aber gut. Ich habe also jemanden dabei, der sitzt halt im Nebenraum. Dadurch, dass ich halt keinerlei sexuellen Dienstleistungen anbiete, finde ich, ist das auch völlig in Ordnung. Also derjenige kommt nicht dazu oder so. Der passt nur auf. Gewünscht. Der passt auf. Wenn jetzt was passiert, dann schreitet derjenige auch ein. Ne? Also dein Angebotsspektrum ist ja ziemlich groß. Erzähl doch noch, was du noch anbietest oder machst, was noch nicht genannt wurde gerade. Also wie gesagt, ich betreue halt Damenwäscheträger, sprich Transvestiten. Ich kleide ein, ich mache Make-up, ich gebe Lauftraining auf High Heels zum Beispiel. Ich lasse mittlerweile eigene High Heels produzieren, weil ich immer wieder festgestellt habe, dass ab Größe 47 alle Schuhe irgendwie total schräg und schrecklich werden. Ja, und jetzt habe ich halt bis Größe 53. Und mach die hier zu Hause dann noch mit Strasssteinen so ein bisschen fertig, werte das Ganze auf, individuell halt für den Kunden. Ne? Eine sehr geschäftstüchtige junge Frau bist du. Ja, ich bin alleinerziehende Mutter auch. Ja. Und das war auch nicht immer alles ganz einfach, auch gerade als es dann so ein bisschen auch irgendwie rauskam. Das haben einige erfahren, ein paar waren auf der Seite und es gab dann natürlich... Einige, die haben richtig drauf rumgehackt. Mhm. Ne? Also aus dem Bekannten- oder Verwandtenkreis? Ja, genau. Ja. Insgesamt so das Umfeld. Ne? Mhm. Jetzt mittlerweile haben eigentlich fast alle eingesehen, dass es gar nicht so schlimm ist. Du machst also definitiv keine sexuellen Sachen, außer der Fußmassage. Genau, richtig. Ja, weil ich da einfach auch noch diese gewisse Distanz zum Kunden habe. Ja, ne? Die Fußmassage, dazu noch eine Frage. Massierst du die Füße der Männer oder die deine? Nein. Die deine, ne? Nein, um Gottes Willen. Also ich bin, glaube ich, in der ganzen Zeit zweimal gefragt worden, ob ich demjenigen die Füße massiere und nein. Also ich rieche weder an seinen Socken, noch massiere ich seine Füße. Okay, das ist eine ganz klare Aufgabenteilung. Ganz klar meine Füße, ja. Nochmal zu den Sachen, die du verschickst. Also das sind getragene Unterwäsche, getragene Socken, getragene... Oder Kleider, Schals. Im Winter auch viel Wolle. Es gibt viele Wollliebhaber zum Beispiel. Es gibt Wollfetischisten, die habe ich hier auch schon kennenlernen dürfen. Ich hatte zum Beispiel mal jemanden, der wurde einfach nur in ganz vielen Wolldecken eingewickelt. Mhm. Und einfach so mit dem Hintergrund, dass das halt eine junge, attraktive Frau macht, ne? Ach so, und dann hast du ihn eingewickelt. Ja, ich habe ihn eingewickelt. In dem Ferienhaus. Genau. Und nebenan saß dann dein Aufpasser. Ja. Sehr, sehr bizarr alles. Richtig. Wie alt war der Mann, der sich einwickeln lassen? Also ich habe da wirklich, der war so um die 50, würde ich sagen. Also meistens, ich frage jetzt nicht so nach dem Alter. Naja, man kann ja schätzen. Frauen, die geben das genauso ungern Preis wie, glaube ich, meine Kunden. Aber nochmal zu diesem Mann. Ich versuche halt individuell einzugehen, ne? Ja. Auf jeden Kunden. So, du triffst dich mit dem in dem Ferienhaus. Hat der sich dann ganz nackig gemacht und du hast ihn eingerollt in die Decke? Nein. Also, dann wären wir ja doch schon wieder im Dienstleistungsbereich. Da müsste man, ich weiß nicht, es ist ja so eine Schwelle, wo man sagt, man weiß nicht genau, wo geht Prostitution los. Und ich finde, wenn der Kunde sich vor mir entblößt, da ist Grenze. Ist das schon ein Stück weit Prostitution. Wobei, wenn ich Wollfetischist wäre, dann wollte ich die Wolle auch, denke ich so, nackig auf meine Haut spüren. Oberkörperfrei oder in Shorts, das wohl. Ich biete zum Beispiel auch Trampling an für Fußfetischisten. Was ist das? Wo der Kunde auf dem Bauch liegt und ich halt barfuß mit nackten Füßen über den Rücken zum Beispiel laufe. Über seinen Rücken läufst. Genau. Ja. Also eine Multi-Anbieterin bist du. Ja, genau. Darf ich fragen, was du so im Monat grob verdienst mit all diesen Dingen? Also, ja, ich hatte ein bisschen Stress gehabt mit allem, musste dann zwischendurch ein bisschen einstellen, weil ich eben auch Mutter bin und dann natürlich auch mit den Ämtern irgendwie alles so ein bisschen klären musste, mich viel rechtfertigen musste, dann irgendwann von allen Seiten grünes Licht bekommen habe, weil auch irgendwie fast alle von der Idee überzeugt waren. Und ja, dann hatte ich ein bisschen Einbuße, aber mittlerweile, sage ich mal so, habe ich so um die 4 Treffen pro Woche. Dadurch, dass ich halt Mutter bin, kann ich das nicht von morgens bis abends machen. Okay, ne? Das heißt, im Monat, wie viel kommt dabei rum? Ich würde sagen, so um die 600. Aber nicht im Monat? Doch, also es ist auf jeden Fall... Im ganzen Monat verdienst du nicht mehr als 600 Euro? Nein, weil ich halt, weil ich nicht so viele Treffen einfach mache. Also ich habe vorher wohl eine Zeit lang mehr gemacht, aber jetzt auch im Winter, ich sag mal, im Sommer kann man ein bisschen mehr machen. Mhm. Im Winter sind doch, merkt man auch in meinem Geschäft, sind die Leute mehr häuslich. Okay, aber du triffst dich ja nicht nur. Viele sind auch verheiratet. Klar, aber du triffst dich ja nicht nur, sondern versendest ja auch die Sachen. Das bringt ja auch Kohle. Genau. Dadurch, dass ich aber so ein bisschen Stress hatte, weil jemand mein Angebot gepostet hat, in einer nicht so ganz netten Szene, gab es ein bisschen Stress. Okay. Und ich musste das ein bisschen einstellen, das Ganze. Dann müssen wir da auch nicht drauf rumbohren, das ist ja dein Ding, genau. wie du das machst. Noch eine persönliche, genau. private Frage. Du sagst, du bist alleinerziehende Mutter. Wie alt ist dein Kind? Geht nächstes Jahr zur Schule. Mhm. Das Kind weiß das noch nicht, was du da machst. Nein. Also ich halte das hier völlig fern von ihr und sie denkt also nach wie vor, Mama geht putzen. Mhm. Sie ist auch öfters schon mal mit gewesen. Mhm. Das ist quasi mein Nebenverdienst. Mhm. Und also im Prinzip hier zu Hause ist sowieso nichts. Ich habe dafür dann schon meine Räume, die ich dann gemietet habe, wo dann alles gelagert ist. Ja, ne? Auch richtig so, ja. Ja. Und du hast keine Beziehung im Moment? Doch. Doch? Ah, und doch. Was sagt dein Freund zu deinen Aktivitäten? Ja, also ganz begeistert ist man da, glaube ich, nie. Mhm. Aber da gehört halt eine Menge Vertrauen zu. Mhm. Und es ist einfach so, ich sag mal, wenn man sich seine Grenze als Anbieterin irgendwo auch gesteckt hat, dann geht man ja auch zu diesen Treffen mit einem bestimmten Gefühl. Man ist mit sich selbst ja irgendwo im Reinen, man ist klar mit sich selbst. Und so gehe ich hier aus dem Haus und so komme ich auch wieder rein. Und dementsprechend weiß ich auch, dass ich mir da keine Sorgen machen muss. Also, und dann ist es eine Sache des Vertrauens, dass er das dann auch so hinnimmt. Ja, verstehe. Genau, ja. Liebe Ella, die Sendung heißt ja Pervers. Und diese Sachen, die du gerade teilweise beschrieben hast, empfinden viele Menschen als pervers. Ich gehe davon aus, dass du sie nicht pervers findest. Ja, also ich sehe das irgendwie ein bisschen aus einem etwas anderen Aspekt. Es gibt natürlich auch an dieser Stelle die Grenze. Also ich finde schon pervers, wenn es hierbei irgendwie um starke Schmerzen zum Beispiel geht, ne? Ich habe viele Kunden, die vorher in einem Domina-Studio waren, wo zu mir kamen und gesagt haben, das war eben genau das, was ich nicht wollte. Mhm. Und das wäre mir zum Beispiel auch zu viel. Mhm. Ich lehne oder ich habe auch eigentlich noch keinen dabei gehabt, wo irgendwie aufs Thema Tiere zum Beispiel oder Kinder. Mhm. Also wenn wir in diesem Bereich sind, dann kann ich nur sagen, das ist für mich pervers. Wenn jetzt jemand heimlich irgendwie an Nachbarin Schlüpfer riecht, der keine Ahnung wo im Wäschekorb lag, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Ja. Also gut, wir werden sicher im Laufe der Stunde noch etwas darüber diskutieren, was pervers ist, was nicht pervers ist. Dir danke ich auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Wünsche dir alles Gute. Gerne. Und wenn ihr irgendwie doch noch irgendwie Anfragen bekommt, dass jemand noch Interesse an Duftwäsche hat, dürft ihr das gerne an mich weiterleiten. Liebe Ella, das machen wir nicht. Das wäre wir würden dann ja ein Gewerbe unterstützen, das machen wir. Ja, ne? Genau. Du verstehst. Hab ich gelesen. Ja. Alles Gute, vielen Dank für deinen Anruf. Gut. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Dankeschön, tschüss. Ja, ihr Lieben, Thema pervers. Heute Abend. Seid ihr sexuell so orientiert, dass ihr glaubt, man kann es ja auch mal so fragen, dass andere Leute das als pervers einstufen? Vielleicht habt ihr Lust, es mir zu erzählen. Dann gehen wir in ein anderes Gebiet. Seid ihr pervers reich? Habt ihr pervers eine pervers unmoralische Handlung vielleicht vorgenommen? Habt ihr euch unmoralisch verhalten? Oder wer ist von euch Opfer von perversen Menschen schon geworden? 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Ecki. Ecki ist 40. Guten Morgen, Ecki. Eddie. Wie? Eddie. Eddie. Entschuldigung. Eddie. Hier steht mit Doppel-D, aber das macht nichts. Nee, jetzt habe ich es auch kapiert. Lieber ja. Eddie, aber 41 stimmt. Nee, 40 stimmt. Ja. Ja, sehr gut. Du hast dich zum Thema pervers gemeldet. Warum? Weil ich seit ungefähr 12 Jahren in der Szene sozusagen unterwegs bin in Sachen BDSM. Ja. Wir erklären es mal nochmal BDSM, was das ist. Sag du's. Bondage, Dominance and Submission. Ja, da versteht nun auch jeder Bahnhof also jetzt. Also Bondage sind Fesselspiele. Mhm. Dominance, also sind dominante Spiele. Mhm. Darunter zählen aber auch Massagen, Berührungen, aber auch DS ist Dominance and Submission in einer Einheit gesehen, wo also ein dominanter, männlicher oder weiblicher Part einen Submissiven dominiert oder dieser Submissive sich dominieren lässt. Da ist ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied. Da kommt ja so eine geballte Ladung Fremdwörter oder Anglizismen auf uns zu. Wie bist du denn gepolt? Gute Frage. Also eigentlich, es gibt im Internet einen sogenannten Smappy-Test in der Szene, wo man sich testen kann, wo das in Form eines Nadeldiagramms ausgeworfen wird. Das sind also wie so Weihnachtssternspitzen, die dann hochstehen bis auf 100%. Und da gibt es diese 4, Maso, Sado, Devot und Erzähl mal nicht vom Test, sondern erzähl mal von dir. Bei mir ist es so, dass ich wahrscheinlich zu 80% dominant bin. Mhm. Okay. Davon 5% sadistisch und der Rest teilt sich dann in Devot und masochistisch ein. Aber masochistisch nicht mehr, da ich ein Schmerzsyndrom habe, das was von der Wirbelsäule herkommt. Und da bin ich ausreichend versorgt. Ich verstehe. Jetzt sind wir mit den Prozentzahlen ganz durcheinander. Was mir jetzt in Erinnerung geblieben ist, 5% sadistisch. Ne, ja. Du hast es gerade gesagt. Was machst du, um diesen Sadismus zu befriedigen? Gar nichts. Das ist der Witz an der Sache. Weil ich in den 12 Jahren Begegnungen hatte, wo dieser Sadismus fast ausschließlich im Kopfkino passiert. Mhm. Träume, Fantasien, die man bekämpft, wo auch kein Psychologe rankommt. Okay, das muss man ein bisschen klarer machen. Du bist ein dominant veranlagter Mensch. Wir fantasieren gerade mal ein Treffen. Mit wem triffst du dich? Mit einem devoten Menschen. Genau. Also mit einer Frau oder einem Mann? Das ist, also sagen wir mal, zu 99% mit einer Frau. Okay, gut. So, ja? Diese üblichen Spiele kann man sich vielleicht schon denken, was dann der Dominante mit dem Devoten macht. So ohne weiteres geht das nicht. Also ich mache zum Beispiel solche Treffen grundsätzlich nicht ohne Vorgespräch. Okay. Nicht ohne einen Rahmen einvernehmlich beiderseits zu besprechen. Mhm. Darin werden geklärt vor allem Tabus, dann die Grenzen. Also ich fange immer bei dem schlimmsten anzunehmenden GAU an, was passieren könnte. Und da ich die Erfahrung habe, wie man beispielsweise jemanden in einem Club an ein Kreuz kettet oder fesselt, weiß ich, dass bei mir nichts passieren kann, da ich ständig Slipknotes nehme. Also ich nehme Knoten an Seilen, die weder einschnüren, die halten nur, die fest sind nicht fest, die halten nur, weil derjenige hat einen Berührungsfetisch, eine Haptifizierung, fixiert zu sein und nicht mehr. Also nicht geschnürt zu werden, sondern fixiert zu werden. Da ist ein entscheidender Unterschied. Was kann denn da Schlimmes passieren? Wenn das nicht so. Ich kann mal ein Beispiel nennen, was ich selbst erlebt habe. Da stand eine Frau, eine sehr zierliche Frau, ungefähr 1,60 groß, mit dem Rücken zum Kreuz und wurde von einem Dom zuerst unten angebunden an den Fesseln, also oberhalb der Fußgelenke, und dann erst an den Armen. Sie wurde ohnmächtig nach vorne gefallen, hat sich den Unterschenkel gebrochen. Mhm. Das war natürlich ein Notfall, ne? Ja, ist klar. Das geht gar nicht. Nee, mal als ganz simples Beispiel, ja. Als erfahrener Dom geht man da professioneller vor, wie du es gerade beschrieben hast. Wir waren aber noch bei dem Sadismus. Du triffst dich jetzt mit jemandem, hast vorher die Rahmenbedingungen geklärt. Was? Genau. Wie kann ich mir das dann vorstellen, dass das irgendwie im Kopf passiert, dieser Sadismus? Was tust du oder was denkst du? Also ich denke eigentlich fast gar nicht, sondern ich logisiere. Also ich lese den jemanden, mein Gegenüber lese ich. Die kleinste, das Anhauchen, das Pusten. Ja, ich merke, wie er zittert, wie er erregt ist. Und ich muss aufpassen, dass er immer oder sie atmet. Das ist ganz wichtig. Wie kann es passieren, dass sie nicht atmen? Ja, die Aufregung. Echt, das gibt es, dass sie vor Aufregung nicht mehr atmen? Also du musst dir vorstellen, ein Mensch gerät dort so in Erregung, der Blutdruck steigt, der Kreislauf rennt, dass die Fantasie, die Ängste und die Zweifel spielen eine Art Lustkino, Kopfkino bei dir. Da ist noch gar nichts passiert. Irre, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil ich nicht so gestrickt bin. Deswegen höre ich dir gerade sehr aufmerksam zu. So kann es also sein. Ja. Und das sind meistens Menschen, die sich darauf einlassen, die schon jahrelang ein Kopfkino haben, das nicht ausleben können, weder mit ihrem Partner noch alleine. Aber jetzt nochmal zu dir. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie du diesen Sadismus auslebst beziehungsweise nicht auslebst. Was machst du? Also wenn ich weiß, derjenige ist masochistisch und ist auch belastbar. Das sind für mich zwei grundsätzliche Voraussetzungen. Dazu kommt aber noch Vertrauen und Zutrauen. Wenn das, diese vier Sachen, ich sag das noch mit fünf dazu, wenn noch ein bisschen Sympathie ist, ist das das fünfte, und man sich von vornherein versteht, sich sympathisch ist, sich auch riechen kann, ganz wichtig, das ist der Schweiß, der dann kommt, wenn die Erregung da ist, man schwitzt also sehr stark, man muss auch gleichmäßig trinken, man macht auch immer Pausen zwischendurch, damit derjenige trinken kann, dann passiert dort eine unheimliche Erregung, die man kontrollieren muss. Und deshalb muss ich dann als dominanter Part das Lesen, denjenigen lesen, die kleinste Reaktion, ich darf also kein Auge von ihm lassen. Wende ich mich ab, greife nach einer Peitsche oder nach einem Seil oder nach einem Stock oder nach irgendwas, eine Sekunde reicht aus, dass derjenige in Ohnmacht fallen könnte. Das heißt, ich bin für ihn verantwortlich. Du gehst millimetergenau an ihn ran. Und Nein. Ich halte eine gewisse Distanz. Nein, ich meine es symbolisch jetzt. Ich meine symbolisch. Und versuchst ihn wirklich auf Haaresbreite da auch dann durch Nuancen deines Verhaltens letztendlich zu quälen und kannst so deinen Sadismus erleben, ausleben. Genau. Okay. Genau. Und dabei weiß ich nicht genau, inwieweit er belastbar oder sadistisch oder masochistisch dann ist. Das finde ich ja dann an der Stelle erst raus. Und das ist diese Grenzerweiterung oder dieser Grenzgängertum, was ein Dom beherrschen sollte. Er muss also genau feststellen, wie weit kann er gehen, wann ist er zu weit gegangen, denn das ist dann pervers. Das klingt, Eddie, alles sehr kompliziert. Ist es auch. Und die meisten sagen, man braucht Erfahrung dazu. Dem stimme ich nicht alleine zu, denn Erfahrung ist nur eine Geschichte. Was nützt einem 20 Jahre Erfahrung als Dom, wenn er jede Sub bis aufs Blut verprügelt, mit einer Ratsche, mit weiß ich was alles? Das geht natürlich gar nicht, ne? Warum? Ich denke, dass du viel über dich auch nachgedacht hast. Warum bist du so, wie du bist? Das ist ganz komisch. Wahrscheinlich, haben mich einige mal gefragt, und ich bin als kleiner Junge mit 4 bis 5 Jahren von meinem Vater versohlt worden. Ich habe das auch mal mit meiner Mutter besprochen, aber die sagt, das kann nicht sein. Ich sage, das ist aber so. Und wahrscheinlich ist da so eine Art, wie sagt man, Trauma, ne? Ja gut, aber von einmal versohlen, wir haben ja... Nein, das war ja nicht nur einmal. Ich war ein sehr frecher Junge, ich habe viel Mist gebaut, Kleinigkeiten ausgebüxt, nicht nach Hause gekommen, nicht zum Abendbrotessen da gewesen, das sind so Kleinigkeiten. Und dieses Selbstbewusstsein habe ich mir bis heute erhalten. Und ich habe dann auch sozusagen back to the roots, nach 2 Jahren Szene in der SM-Szene, habe ich auch den Rückzieher gekriegt. Also ich habe wieder zu meiner eigenen Erotik und zu meinen eigenen Gefühlen wieder zurückgefunden und habe festgestellt, ich brauche es nicht. Ach so, du praktizierst das gar nicht mehr. Doch, aber nicht mehr so intensiv wie vor 5, 6 Jahren. Da hatte ich eine Sub, mit der ich regelmäßig in die Clubs gegangen bin und die unbedingt immer ausgepeitscht werden wollte. Mit einer Cat, mit einer neunarmigen Katze oder wir waren zu einem Ledermarkt, da wurden Lederpeitschen im Peitschenhandel in Berlin verkauft und angepriesen und auch ausprobiert. Oder auch zur Erotikmesse in Berlin, da gab es sowas auch halb öffentlich. Die Leute, die damit nicht vertraut sind oder nicht so gestrickt sind, die hören uns jetzt wahrscheinlich mit Erschrecken zu und denken, mein Gott, ist das abgefahren oder ist das pervers? Findest du das pervers? Nein, also wenn ich beispielsweise ein Seil in der Hand habe oder eine Lederpeitsche, habe ich die ja noch lange nicht gebraucht. Mhm. Aber diese schürt eben eine gewisse Erregung. Dieser Zwiespalt zwischen Lust und Schmerz, der sich dann vereint zu einem Lustschmerz. Wer das nicht erlebt hat oder wer das nicht mal andeutungsweise in solch einer Situation gekommen ist, kann sich das nicht nachvollziehen. Aber den Lustschmerz hast ja nicht du als Dominant. Doch, den habe ich auch, weil ich lese den anderen ja, ich spüre ja, wie er reagiert auf meine Aktion. Und wo ist dein Schmerz? Mein Schmerz ist in der Hand. Ich spüre also, wenn ich jetzt einen Stock oder eine Peitsche nehme oder ein Instrument oder nur die Hand alleine, also beim ersten Treffen nehme ich zum Beispiel keine Instrumente mit, auch beim zweiten nicht, vor allen Dingen, wenn es nicht gewünscht ist, auch keine Seile, um nicht zusätzlich noch mehr Angst in demjenigen, der ja noch gar nicht belastbar ist, dessen Belastbarkeit ich ja erst feststellen muss. Ja. Ob er überhaupt dafür geeignet ist, weil manche klappen schon bei dem Anblick des Doms um. Ja, ist einfach so. Wenn der da in Lederklamotten kommt und seinen Koffer mit einer Peitsche rausholt, was ich nicht bin, was ich nicht mache. Das hast du gerade selbst mal das Wort Erotik gebraucht. Das alles, was du beschreibst, ist ja relativ weit entfernt von der klassischen Sexualität. Absolut, ja. Hast du bei solchen Sessions eine Erektion? Nein. Wann? Gute Frage, das ist eine gute Frage, nein, weil ich muss mich ja auf mein Gegenüber konzentrieren. Bei mir ist es so, dass mein Kopfkino damit sozusagen gefüttert wird und ich in Fantasien dann irgendwann in einem erotischen Moment, dass mich das aufgeilt dann irgendwann, ja. Aber als Erinnerung quasi dann? Genau. Aber auch währenddessen hat es schon eine indirekte sexuelle Komponente bei dir? Genau, aber fast zu 99% indirekt. Ah. Es gab einen Fall, da hatte ich eine ganz junge Sub dabei, die hat mich angebrüllt, dass ich sie sozusagen auf Deutsch gesagt im Jargon ficke. Und das habe ich dann auch getan. Aber habe ich das so verstanden? Das war vielleicht ein oder zweimal dreimal. Also in der Regel ist es so, dass du deine Sessions hast und dann vielleicht in einem ganz anderen Zusammenhang mit einer ganz anderen Frau Sex hast. Ja. Hast du deinen klassischen, normalen, was man so normal nennt, normalen Sex? Ja, absoluten. Ganz normalen. Kuschelsex, ja. Auch Kuschelsex? Auch Kuschelsex. Ja. Aber im Kopf hast du die Batterie voll von den Sachen, die du da erlebt hast. Absolut, ja. Bist du in einer Beziehung? Das ist aber auch gleichzeitig ein Schutz für mich und meine Partnerin, ja? Ja. Weil sie hat ähnliche Fantasien, das hat sie mir auch gebeichtet, sie will sie mir bloß nicht sagen und ich ihr auch nicht. Und da sind wir auf einem Nenner, wo wir sagen, wir haben diese Fantasien, aber ausschließlich im Kopf und sind äußerst zärtlich, da gibt es natürlich auch mal einen Klaps auf den Po beim Kuscheln und beim Sex. Ach, das heißt, aber mit deiner Partnerin, die du liebst, mit der du zusammen bist, hast du nicht solche Sessions? Nein, überhaupt nicht. Das wäre auch gar nicht möglich. Nein, ich habe aber mal probiert, sie zu dominieren, weil sie mich provoziert hat. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, das ist nicht ihr. Es geht wahnsinnig in die Psyche, weil sie kennt mich so nicht. Ja, es ist die sogenannte dunkle Seite seines Selbst, sagt man in der Szene. Dann danke ich dir, Eddie, dass du ein bisschen von deiner dunklen Seite erzählt hast. Das war sehr differenziert. Dafür danke ich dir sehr herzlich. Absolut, darauf lege ich auch sehr großen Wert. Ja. Differenzieren ist ganz wichtig und erst der Mensch, dann die Neigung und das sind so blöde Sprüche, die man immer wieder tätigt, aber die sind wichtig, um Vertrauen und Zutrauen zu schaffen und wirklich zu sagen, ich halte mich an Grenzen und Tabus. Ganz wichtig. Ich danke für deinen Anruf, Eddie. Alles Gute. Nicht zu danken. Es macht Spaß, mit dir sich zu unterhalten. Und weil du auch sehr offen bist dafür, sage ich mal. Ich danke dir sehr herzlich. Alles Gute, Eddie. Alles Gute. Tschüss, ciao. Tschüss, 0800 220 5050. Unser Thema ist pervers und hier ist Michael. Michael ist 26. Guten Morgen, Michael. Hallo, lieber Domian. Hallo, Michael. Bevor ich dir sage, inwiefern ich pervers bin, der Hinweis, ich habe eine Sprachbehinderung. Also jetzt bitte nicht wundern, wenn ein paar Wörter jetzt nicht jetzt nicht sofort jetzt funktionieren sollten. Okay, aber eine Bitte von meiner Seite aus noch, wenn du vielleicht den Hörer irgendwie ein bisschen anders hältst, wäre es noch schöner. Weil es klingt so ein bisschen dumpf. Okay, ja, ich kann es ans andere Ohr halten. Vielleicht. Ich sitze jetzt vielleicht im Fenster so. Okay. Also, es geht um Folgendes. Ich habe dich mal im Zug gelesen in dieser Zeitschrift der Deutschen Bahn, wo du da ein Interview gegeben hattest, dass du mal gerne Zug fährst und so weiter. Und bestimmt hast du auch Erfahrung dann mit Fußballfans in Zügen dann schon mal gehabt. Und ich bin einer dieser Fußballfans. Ja. Und Fußballfans fallen ja normalerweise dadurch auf, dass sie sehr alkoholisiert sind und dann und Randale machen. Ja, zum Beispiel und so weiter. So einer bin ich aber eher nicht. Mhm. Ich bin einer, der nicht so viel Alkohol trinkt, sondern ich fahre quasi zu jedem Spiel von meinem Lieblingsteam. Ja. Das heißt also zu den Heimspielen und zu den Auswärtsspielen. Wer ist denn dein Lieblingsteam? Das kann ich jetzt einem Kölner jetzt gegenüber jetzt nicht jetzt so. Da ich ja nicht so mit Fußball so viel zu am Hut habe, kannst du es ruhig sagen. Ja, also irgendwas mit Düsseldorf? Ja, es geht in diese Richtung, genau. Ja, okay, gut. Erzähl mal weiter. Fall, ja, und ich habe halt die perverse Neigung, würde ich fast sagen, jedenfalls meine Freunde, mit denen ich dann immer unterwegs bin, halt quer durch die ganze Bundesrepublik, ich habe gegenüber diesen Freunden, und jetzt nicht gegenüber den anderen Zivilisten im Zug, die Neigung, dass ich ab und zu meinen Penis präsentiere. Wie, den Penis präsentierst du deinen Kumpels oder anderen Leuten? Nee, eben. Deinen Kumpels? Richtig, nur den Kumpels. So, ist der Penis dann erregt oder schlaff? Nee, der ist eigentlich nicht erregt, es sei denn, dass wir gerade dann früh morgens unterwegs sind, und ich dann die berühmte Morgenratte dann habe. Also das hat es dann halt dann auch schon gegeben und das sorgt dann immer für Erheiterung dann bei den ganzen Freunden. Aber Michael, was sagen denn die Freunde, wenn du deinen Dödel da rausholst, einfach während der Fahrt? Entweder brüllen sie dann, er tut es schon wieder, oder und dann passe ich aber dann immer penibel darauf auf, dass ich halt die anderen Fahrgäste, die dann um uns herum sind, dann dadurch dann nicht belästige. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir. Also es sehen wirklich nur deine Fußballkumpels. Ja. Wie lange ist denn der Penis dann an der Luft? Das kann schon so bis zu einer halben, vielleicht sogar ganzen Minute dann andauern. Ach so, ich dachte Stunde jetzt. Eine halbe Minute. Nein. Und mir ist es dann auch eigentlich immer ganz wichtig, dass ich das eigentlich dann auch nur den männlichen Freunden dann präsentiere. Ja. Also wir haben das dann ab und an, dass wir dann auch ein paar Mädchen dabei haben. Mhm. Und da achte ich dann immer sehr drauf, dass die das dann eben nicht gucken können. So, jetzt gestatte mir die Freundin und das wäre dann halt nicht so optimal. Okay, jetzt gestatte mir die wichtige Frage, warum tust du das? Ja, und genau das frage ich mich nämlich auch. ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie, ich habe mir halt da sehr häufig da auch dann drüber Gedanken gemacht, weil ich mich dann eben Nachhinein dann auch wieder ein bisschen dann dafür schäme. Vielleicht ist das dann, hängt das mit Aufmerksamkeit zu tun, vielleicht mit irgendeiner Profilierung dann gegenüber der Gruppe, denn... Du stehst ja im Mittelpunkt in dem Moment. Richtig, ja. Denn, das muss ich dazu erwähnen, sobald nämlich andere Fußballfans von unserem Verein zu unserer Gruppe dazustoßen, dann werde ich denen gegenüber dann immer vorgestellt als hier, das ist der Michael, der immer den Penis herausholt. So. Und entweder sagen die, sagen die das dann halt so. Ja. Oder ich bin dann auch schon bezeichnet worden als der perverse Typ, der immer den Penis herausholt. Als du das zum allerersten Mal gemacht hast, wie haben die Jungs, wie haben die Jungs da reagiert? Erinnerst du dich? Ja, das war eine Fahrt nach Ingolstadt. Das war eine 13-Stunden-Tour. Mhm. Ich habe das gemacht. Wir hatten da einen 4-Stunden-Aufenthalt in Frankfurt am Hauptbahnhof gehabt. Da ist es dann extrem spät dann schon gewesen. Und dann habe ich das erste Mal in einem Fahrstuhl da getan. Mhm. Und das sorgte dann für ziemliche Erheiterung. Und einige, die haben sich dann erstmal total beschämt dann abgewendet und haben dann quasi die Hände dann vor die Augen gehalten und bah und. Wie ekelhaft. Und, ja, ja, ne? Sowas. Oder ein Bon, wie pervers besuden. Hm. Aber so nach und nach habe ich mir, würde ich dann so eine Art Legendenstatus dann innerhalb dieser Gruppe dann auch dadurch dann erarbeitet. Man nimmt es dir heute überhaupt nicht übel, das gehört quasi dazu, wenn du dabei bist. Ja. Gab es denn schon mal auch eine unangenehme oder krasse Reaktion von irgendeinem Kollegen? Ja, nee, nicht von einem Kollegen, es war vielmehr von einem Physiobetreuer von einem Team. Und zwar, wir hatten auch mal in der dritten Liga gespielt und da hatten wir mal ein Spiel bei der Spielvereinigung Unterhaching gehabt. Und um da überhaupt hinzukommen, ist das all in all eine über 60-Stunden-Tour gewesen. Mhm. Dann waren wir kurz vorm Stadion und die hatten dann da aber an dem Tag noch gar nicht gespielt. Ich glaube, das ist das Vortraining dann irgendwie gewesen. Mhm. Jedenfalls kamen uns dann die Spieler von Unterhaching dann entgegen. Ja. Und just in dem Augenblick stand ich dann neben so einer Wiese und war gerade dabei, ihn rauszuholen. Den herauszuholen. Ich glaube aber nur, weil ich in dem Moment dann gerade gepinkelt habe. Ja. Und als die Spieler dann vorbeikamen, in Begleitung von ihrem Trainer und ihrem Physio, mhm. Haben die Spieler unglaublich lustig dann darauf reagiert und der Physio, der hat das so gar nicht toll gefunden. Was hat er denn gesagt? Dann sogar Anstalten gemacht an die Polizei dann. Achso. Dann Michael, ja. Es kann so ein Klamauk sein. Es kann sein, wie du gerade gesagt hast, dass du da irgendwie im Mittelpunkt stehst und die Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Hat es in irgendeiner Facette auch eine sexuelle Komponente? Ich glaube eher weniger. Dahinter steht die Frage, findest du es vielleicht erregend oder anregend, wenn andere Männer deinen Penis angucken? Nee. Doch, halb. Das ist jetzt zwar jetzt nicht beim Fußball gewesen, sondern ich bin mal mit einer Gruppe in ein asiatisches Land gefahren. Mhm. Und dort haben die ja so eine spezielle Badekultur. Das musst du dir so vorstellen, die gehen halt nicht morgens duschen, sondern die gehen dann abends in so spezielle Badehäuser. Mhm. Und gegenüber den asiatischen Typen hatte ich dann quasi mit meinem etwas größeren Penis, weil das konnte man halt bei den Asiaten dann gut erblicken, dass sie halt nicht im Durchschnitt dann so gut bestückt sind wie wir Europäer, hatte ich dann quasi ein, ja, ich möchte es fast nennen, angeberisches Überlegenheitsgefühl gehabt. Also hat dir gefallen? Ja, das hat mir dann... Ja, okay, aber das hat ja noch nichts Sexuelles. Das ist ja so ein vielleicht so ein bisschen Gockelgehabe. Du hast einen größeren als die... Ja. Du bist heterosexuell gestrickt, generell eigentlich? Ja. Ja. Findest du denn das, was du da machst, pervers? Ich habe darüber auch schon nachgedacht und ich würde es intuitiv jetzt von mir aus jetzt eher verneinen. Mhm. Allerdings, meine Freunde... Die fängt das halt dann schon ziemlich pervers und meine Freundin eben auch. Der hat das am am Anfang halt dann auch jetzt nicht unbedingt gefallen, aber es hat sie ziemlich belustigt. Mhm. Und inzwischen beschimpft sie mich quasi jetzt auch als Perversen. Mhm. Oder ihr ist es schlicht und ergreifend einfach absolut peinlich. Es gab dann jetzt nämlich vor ein paar Tagen die Situation. Kann man die Freundin ja auch verstehen. Ja. Du musst es dir so vorstellen, wir hatten jetzt vor kurzem Besuch. Ich bin dann gerade frisch aus dem Stadion dann zurück nach Hause gekommen. Ich habe halt übelst nach Stadion dann gestunken. Mhm. Und dann hat sie mich dann halt präventiv dann für diesen Besuch dann ganz schnell unter die Dusche geschickt. Und dann, als ich gerade dabei war, mich abzutrocknen, hat es geklingelt. Der Freund kam herein. Mhm. Und ich hatte zuerst ein bisschen das Schamgefühl, dass ich nicht fertig geworden bin. Also du hast den Besuch nackig quasi empfangen. Genau das. Und ich habe die Badezimmertür aufgestoßen. Hallo. Und ich stand im Splitterfasernackt gegenüber. Ich glaube, du hast schon so eine kleine exhibitionistische Ader und deinen Spaß daran. Ja, das vermute ich auch. Ja, aber ist es ja eher auch skurril und so richtig pervers. Da du das in dem Rahmen machst, also wie du es gerade beschrieben hast, finde ich es fast schon okay. Lieber Michael, unsere Zeit rennt davon. Ich danke dir für deine offenen Worte. Ja. Das ist ja, jetzt hast du es ja in die große Öffentlichkeit gebracht. Sehr mutig. Vielen Dank. Ja. Und es ist echt schade, dass du aufhörst. Danke, Michael. Schade. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, du. Tschüss, ciao. Tschüss, du. Ciao. Weiter geht's mit Martin. Martin ist 16. Guten Morgen, Martin. Hallo. Hallo Martin, hörst du mich? Ja. Sehr gut. Hallo? Ja. Pervers heißt die Sendung. Bei mir geht's um das Thema Gewaltfantasien. Mhm. Erzähl. Und zwar habe ich schon seit etwa einem halben bis dreiviertel Jahr die Fantasie, einen Jungen zu fesseln und dann zu quälen. Mhm. Einen bestimmten Jungen? Nein, eigentlich nicht. Also jemand so in deinem Alter oder jünger? Ungefähr in meinem Alter und vielleicht ein bisschen älter, auch noch ein, zwei Jahre. Und das hast du erst seit einem halben Jahr? Diese konkrete Fantasie. Ja. Wie konkret sieht die Fantasie denn aus? Was willst du denn genau mit diesem jungen Mann machen? Also ich stelle mir vor, dass ich an einer dunklen Ecke mich von hinten näher. Und ihn dann, ich stelle mir das so vor, dass ich ihn bewusstlos würge und dann eben fessel und dann anfange zu quälen. Was bedeutet quälen? Was würdest du machen? Erstmal so verbal eben und dann ihm erzählen, dass er jetzt gleich Schmerzen haben wird und dann erstmal so ganz sanft streicheln und dann eben übergehen in körperliche Gewalt. Welche Gewalt wäre das, die du ihm antun würdest in der Fantasie? Ich stelle mir vor, dass ich ihm so in den Bauch trete und ihn schlage und dann Nadeln in seinen Körper stecke und dann ihm Schnittwunden zufüge und zum Beispiel Salz in die Wunden tue. Mhm. So was eben. Sitzt dieser in der Fantasie, dieser junge Mann, dir entkleidet gegenüber? Nein. Es ist so, dass ich stelle mir das so vor, dass ich ihn eben ja überwältige durch Würgen und dann, dass er eben auf dem Boden liegt und ich ihn in aller Ruhe fessel und knebel und Achso, der ist nicht an einem Stuhl gefesselt, sondern der liegt gefesselt liegt auf dem Boden. Mhm. So jeder Gewaltexzess hat ja irgendwie auch einen Höhepunkt. Wie sollte das dann weitergehen in deiner Fantasie? Dass ich ihm das Geschlechtsteil verstümmelst? Ja. Wie weit verstümmeln? Schnittwunden zufügen und dann abtrennen. So. Mhm. Und dann? Und dann ihn liegen lassen und weggehen. Dann würde er wahrscheinlich sterben, verbluten. Ja. Mhm. Hast du so ähnliche Szenen mal irgendwo schon mal gesehen, in einem Film oder irgendwo? Ich habe mir sowas dann angeguckt, als ich mich dafür interessiert habe. Hast du schon mal gesehen? Ich habe gezielt nach sowas gesucht. Und das findet man ja im Netz auch, sowas. Ja, das findet man zu Genüge. jetzt hast du gesagt, seit einem halben Jahr erst hast du diese konkrete Fantasie. Waren so, so ein bisschen Fantasien vorher auch schon da? Ja, schon immer eigentlich, seit ich mich zurückerinnern kann. Mhm. Hast du einen Plan, irgendwie eine Idee, woher das kommt? Nein. Man hat ja in der Regel so Gewaltfantasien, wenn es einem selbst nicht so ganz toll geht oder wenn man Wut auf jemanden hat oder wenn man selbst schon mal Gewalt erfahren hat. Trifft da irgendwas auf dich zu? Würde ich jetzt nicht so sagen. Was machst denn du? Bist du noch Schüler? Ja, ich bin noch Schüler. Und wohnst wahrscheinlich zu Hause bei den Eltern? Ja. Mhm. Hast du denn schon mal irgendjemandem ein bisschen Gewalt angetan? Nein, nie. Ich traue mich sowas nicht. Mhm. Aber der Wunsch ist da. Mhm. Wie läuft's in der Schule? Ganz okay eigentlich, also keine Probleme. Ja. Und Freunde? Habe ich jetzt nicht so viele. Wie kommt das? Ich weiß nicht. Ich, keine Ahnung. War das schon immer so? Ja, eigentlich schon. Also, sagen wir, keinen guten Freund. Ein, zwei vielleicht. Ja. Freundin? Noch nie gehabt. Ja. Na gut, muss ja auch nicht, bist ja 16. Oder fehlt da schon was? Hättest du schon Lust mal? Ich sehe nämlich nach Nähe und so. Mhm. Auch zu Jungs, und aber auch zu Mädchen. Auch zu Jungs? Ja. Findest du das okay? Nein, ich schäme mich dafür. Ich erzähle es auch keinem. Mhm. Auch diese Sache hier mit der Fantasie erzähle ich keinem. Mhm. Ja klar, die meisten reagieren da ablehnend und geschockt, ja, wenn du denen das erzählst. Fändest du es schlimm, wenn du schwul wärst? Ja, ich weiß nicht. Also wenn ich das, wenn das niemand wüsste, wäre das nicht schlimm. Na ja gut, aber so im Leben. Also ich hätte Probleme damit, offen umzugehen. Mhm. Also auch sexuelle Fantasien mit Jungs. Ja. Mehr mit Jungs als mit Mädels? Ja, sagen wir zu 90% und 10% mit Mädchen. Ja, ist ja völlig in Ordnung. Ich finde das ja völlig okay. Muss man sich nicht verschämen. Ja. Bist du Einzelkind? Nein. Wie ist denn so dein Draht zu deinen Eltern? Wie ist der? Nicht sehr gut. Warum? Ach, keine Ahnung. Ich ziehe mich viel zurück. Aber wenn man sich zurückzieht, dann muss man einen Grund haben. Haben die sich irgendwie dir gegenüber blöd benommen? Nein, es ist irgendwie, ich bin gerne für mich alleine eben. Ich weiß nicht. Hast du den Eindruck, dass die dich nicht verstehen? Ich erzähle ihnen ja nie irgendwas darüber, also. Fragen die denn schon mal so ein bisschen nach deinem Inneren? Ja. Und was? Aber dann sage ich mal, mir geht's gut. Mhm. Und früher, so als du klein warst, bist du mal geschlagen worden von deinen Eltern? Ist vielleicht mal vorgekommen, ein, zwei Mal, aber. Nicht so schlimm. Wenn ich irgendwas angestellt habe, aber. Kann mich nicht erinnern, dass das irgendwie regelmäßig war oder so und auch nicht besonders schlimm jetzt. Du hast doch ein Geschwisterteil. Mhm. Bruder, Schwester, älter, jünger? Bruder. Und wie alt? Jünger, also 6 Jahre alt. Ach so, okay, da ist ja noch recht klein. Mit dem kannst du ja auch nicht so viel reden. Mit dem habe ich eigentlich nicht viel zu tun. Mhm. Ja. Weißt du, Martin, also ich finde, dass das Erste, will ich nochmal sagen, was du mir da von deiner Sexualität erzählt hast, wie gesagt, das finde ich völlig in Ordnung. Wenn du so tickst, dann bist du... Wenn du so bist... Das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem sind ja die Gewaltfantasien. Ja, aber vielleicht hängt das ja alles zusammen. Du lehnst das, keine Ahnung. Du lehnst das ja ab. Du willst ja eigentlich gar nicht schwul sein. Und dann willst du dem Typ den Schwanz abschneiden. Das hängt ja irgendwie alles ein bisschen zusammen. Also, du musst dich auch nicht schämen für diese Fantasie. Du hast ja noch. Das wird immer härter. Ja, deswegen finde ich es erstaunlich und toll, dass du anrufst. Schämen musst du dich dafür nicht. Man muss sich schämen, wenn man solche Sachen natürlich ansatzweise macht. Aber nicht, wenn man sie erstmal im Kopf hat. Ja, schon manchmal den Wunsch, das zu tun. Mhm. So ist es nicht. Es wird eben, das war zuerst nur der Gedanke und dann wurde es der Wunsch und so. Wie kommt's denn, wo du so ängstlich bist und scheu, dass du den Mut hast, dir anzurufen? Ich habe mich schon überwinden müssen. Mhm. Weiß nicht, ich habe sonst keinen zum Reden und ich will das mal jemandem erzählen. Also das finde ich gut. Das ist immer der erste Schritt, wenn man, um solche Sachen loszukriegen, indem man darüber jemandem erzählt, dem man vertraut. Ja, und das andere ist, ich fühle mich wohl mit diesen Sachen, wenn ich daran denke. Mhm. Es ist ein schönes Gefühl, ich kann es nicht beschreiben, aber... Ist so deine Welt, ne, in die du dich zurückziehen kannst. Ja. Mhm. Martin, ich möchte ja Folgendes vorschlagen. Ja. Also erstmal finde ich gut, dass du angerufen hast und ich finde das nicht pervers und nicht schlimm, was du da denkst, sondern okay. Das ist jetzt mal so, wie es ist. Hier bei mir im Hintergrund arbeitet immer ein Psychologe. Ja. Heute ist das auch einer, der ist auch Jürgen, so wie ich mit Vornamen. Okay. Und ich möchte gerne, dass der Jürgen dich jetzt gleich nochmal anruft. Dann könnt ihr unter zwei Ohren quasi sprechen. Ich fände es nämlich letztendlich super, wenn du dir irgendwo eine psychologische Hilfe suchen würdest zum Reden. Also so ein Typ wie ich jetzt oder wie der Jürgen, wo du so einmal die Woche mal hingehen kannst. Das ist wie beim Arzt. Die reden nichts nach draußen. Denen kannst du 1000%ig vertrauen. Die haben Schweigepflicht. Okay. Und ich glaube, das tut ganz gut, wenn man in solchen Verstrickungen ist, dass man einfach jemanden zum Reden hat. Ja. So, jetzt bitte ich dich aufzulegen, Martin. Aber meine Frage noch. Hm? Würden Sie sagen, dass diese Fantasien pervers sind oder krank? Nein. Wie auch immer? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ich glaube, dass die sehr im Zusammenhang mit deiner Entwicklung im Moment stehen. Und ich glaube, dass die sich auflösen, wenn du einen guten Gesprächspartner hast. Dann wirst du nicht mehr sowas denken. Okay. Das ist im Moment nicht krank und auch nicht pervers. Okay. Jetzt bitte ich dich aufzulegen, lieber Martin, und dann wirst du von dem Jürgen zurückgerufen. Dann könnt ihr in Ruhe nochmal miteinander reden, okay? Ich danke Ihnen. Sehr gerne, Martin. Jetzt habe ich noch weg. Alles Gute und alles Liebe, Martin. Leg bitte auf und wir melden uns gleich wieder. 1.52 Uhr, hier ist Karl-Heinz. Karl-Heinz ist 74, guten Morgen. Guten Morgen. Lieber Karl-Heinz. Pervers heißt die Sendung. Warum hast du angerufen? Ja, ich hatte mal eine Phase, da war ich, weiß ich nicht, 30, 35 in dem Rahmen. Mhm. Da ist es mir passiert, dass ich beim Oralverkehr das Mädel auf mich gesetzt hat und mir dabei dann irgendwann mal in den Mund gepinkelt hat. Mhm. Und meine erste Reaktion war völlig logisch, völlig erschreckt. Was machst du? Schubst du so runter? Mhm. Völlig angewidert? Tust du zumindest so? Also auf jeden Fall wusste ich nicht genau, was ich machen sollte. Ich habe es über mich ergehen lassen und fand es eigentlich unheimlich erotisch. Das war der zündende Vorfall? Genau. Und was ging dann ab danach? Wir kannten uns noch nicht lange, vielleicht 3-4 Mal gesehen. Mhm. Sie war eine sehr erotische Frau. Mhm. Und als dann die Beziehung zu Ende war, vielleicht nach einem halben, dreiviertel Jahr, habe ich es dann auch von den folgenden Beziehungen auch immer erwünscht. Also du hast erwünscht, dass dir die Frauen in den Mund pinkeln? Genau. Alles? Oder mal so ein Tröpfchen? Naja. Viel? Das fängt ja manchmal, die haben sich ja auch nicht so richtig getraut, nicht? Es fängt ja dann mit einem Tröpfelchen an und dann haben sie es einfach laufen lassen. Und ich habe das dann auch voll getrunken. Das heißt, alles runtergeschluckt? Genau. Und dabei keinen Ekel empfunden? Überhaupt nicht. Im Gegenteil wahrscheinlich. Es hat mich unheimlich angemacht. Und wenn du sowas mal, es gibt ja so eine Eigenurin-Therapien. Ja. Da hört man ja und weiß ja, dass das auch überhaupt nicht negativ schmeckt. Ja. Doch, ich find's ekelhaft. Ich habe das damals auch mal ausprobiert. Ja, dann darfst du nicht den ersten Urin. Ja, genommen. Ich weiß, ich kenn die Tricks alle. Ja, ja. Ich fand's jetzt, obwohl es von mir war, ich fand's eklig. Ich habe das mal später mal gemacht, weil ich unheimliche Schmerzen hatte im Rücken irgendwie. Da habe ich auch mal so eine Eigentherapie mal versucht und war auch überrascht, dass es überhaupt nicht negativ geschmeckt hat. Ich bin jetzt aber nicht informiert. Also wenn man den Eigenurin trinkt, ist der ja für einen selbst steril und hat gesundheitlich fördernde Wirkung. Ja. Wie ist das aber, wenn man fremden Urin einzwängen? Ja, das weiß ich auch nicht, ob das gesundheitsschädlich ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie viele Jahre hast du es gemacht? Ungefähr 10 Jahre. Warum hast du dann aufgehört? Weil es mich nicht mehr angemacht hat. Ach, das ist ja interessant. Es hörte plötzlich auf wieder. War nur eine Phase, die mich unheimlich beeindruckt hat. Und dann irgendwann, das ließ es dann langsam nach, bis ich dann das Verlangen nicht mehr hatte. Und diese Phase ist dann bis heute nicht wiedergekommen? Richtig. Das ist ja. Ich hatte mal einen Beruf, wo ich ganz gutes Geld verdient habe. Dann bin ich doch öfter mal in Puffs gegangen. Mhm. Und habe dann das auch von den leichten Mädchen verlangt. Du bist aber nie krank geworden? Nein. Ja. Wie haben denn, also von den leichten Mädchen, okay, die werden dafür bezahlt, die machen das sicherlich, aber wie haben so in diesen 10 Jahren die Partnerinnen darauf reagiert, wenn du das gesagt hast? In aller Regel erstmal ablehnend. Immer. Ist doch pervers, wie kannst du denn auf sowas? Und ich sage, Mann, das ist nicht pervers, nun mach das mal. Mhm. Und durch ihre Eigenerregung wenn ich sie geleckt habe, dann waren sie natürlich auch so erregt, dass sie dann halt das sich auch erlöst haben. Ne? Mhm. Hattest du in diesen 10 Jahren auch eine feste Beziehung? Ja. Und hast du das mit der festen Beziehung auch gemacht? Ja. Und die hat das dann auch mitgemacht, die Frau? Ja. Nicht immer, das war immer so, wie du gerade drauf bist. Nicht? Das war nicht immer eine Notwendigkeit, dass das passieren muss, aber meistens, wenn immer ein bisschen Alkohol da war. Nüchtern habe ich das, glaube ich, nie gemacht. Ach so. Ach so, das gehört ja dann doch dazu. War immer ein bisschen Alkohol im Spiel, ja. Ja, hast du das damals als pervers empfunden? Naja, man hat, der erste Gedanke ist, dass es ein bisschen pervers, aber davon habe ich mich dann völlig frei gemacht. Ich war sowieso ein ziemlich lockerer Typ und in der Hinsicht völlig frei. Also den Gedanken habe ich weggeschoben, nicht? Ich habe gesagt, was mir gefällt und meiner Partnerin, was gefällt, kann nicht pervers sein. Ich glaube auch, dass das ganz verbreitet ist. Sehr verbreitet ist. Lieber Karl-Heinz, danke für deinen Anruf. Dann will ich dir noch mal sagen, was auch sehr eigenartig ist eigentlich. Oder vielleicht auch zu erklären ist. Ich war immer ein Voyeur. Früher vom durch Schlüsselloch gucken oder war mal im Ruderverein, durchs Toilettenloch gucken und so weiter, bis in die heutigen Tage. Und habe auch sehr viel Selbstbefriedigung betrieben. Bis ins hohe Alter, bis vor 2-3 Jahren ungefähr, 3-5 Mal am Tag. Oh. Seit Internet gibt und so und du ja da all möglichen Filme angucken kannst. Und dann durch eine Krankheit, durch eine Rückengeschichte, muss ich Opiate nehmen als Schmerzmittel. Und jetzt stelle ich fest, dass mein erotisches Verlangen überhaupt in jede Richtung fast völlig zum Erliegen gekommen ist. Wie gehst du damit um? Macht mir eigentlich gar nichts aus. Ich hatte immer Angst davor. Ja. Weil es ja so ein herrliches Gefühl ist, ne? Wenn ein Orgasmus ist. Ja gut, aber wenn man überhaupt kein Verlangen mehr hat, dann ist es ja auch nicht schlimm, wenn man es dann nicht macht. Ja, genau. Ich meine, gut, ab und zu mal, sagen wir mal, alle 2 Monate mal. Mhm. Aber das ist für mich, das kann ja nur an dem Opiat liegen. Ne? Und auch die voyeuristische Ader ist auch weg. Nee, die ist nicht weg. Ach, die ist nicht weg? Nee. Die ist nicht weg. Die hatte ich schon immer, die hatte ich auch in meiner Ehe. Ich war mal verheiratet. Dieses voyeuristische hat mich mein Leben lang begleitet. Von, was heißt von das denn? Von der Kindheit meine Mutter beobachtet bis ins hohe Alter. Wen beobachtest du denn heute noch? Na, ich bin solo, ich kann keinen beobachten. Na, du kannst im Internet irgendwie irgendwas machen. Ja, das ja, natürlich. Wenn mir annähernd danach ist, dann gibt's ja diverse Seiten im Internet, wo man alles sieht, was man sehen will. Das ist heutzutage sehr praktisch. Naja, hast du ein Fernglas zu Hause, um mal die... Nein, hatte ich aber mal. Wenn ich in einer entsprechenden Wohngegend wohnte, wo es sich gelohnt hat, hatte ich auch ein Fernglas. Natürlich. Ja, das ist die Ausrüstung des Voyeurs. Ja, klar. Ja. Ja, aber das ist ja auch interessant, dass die eigentliche Sexualität ist weg und du hast gar kein Verlangen danach, aber du hast Verlangen zu gucken. Ja, naja, aber das andere war auch wieder krankhaft, dass du, sagen wir mal, als das anfing mit dem Internet, sagen wir mal so Ende der 90er. Sagen wir mal Ende der 80er Jahre. Ja, okay. Nicht? 94, 95, wo man dann auch relativ kostengünstig bis umsonst ins Internet konnte und die entsprechenden Plattformen gefunden hat. Da habe ich teilweise bis zu 10 Mal am Tag onaniert. Unfassbar. Ja, ich fand es auch unfassbar. Und meine Freunde haben auch gesagt, du spinnst. Karl-Heinz, die Sendung ist vorbei. Danke auch für die, ja, an dich für den Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke dir auch. Tschüss, ciao, danke schön, tschüss. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit einer freien Themennacht. Und wie immer könnt ihr mailen oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Die Leitungen sind geschaltet. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. Ciao.